Mädchen ritzen wir Hakenkreuz ins Gesicht. Warum sollen wir was dagegen haben? Gegen kranke, hilflose Leute, die schlechter leben als wir alle. Das erkennt niemand heute. Gefesselt an den Rollstuhl, gefesselt an deiner Seele, gefesselt an deiner Geschichte, die ich hier heute erzähle. Gefesselt an den Rollstuhl, gefesselt an deiner Seele, gefesselt an deiner Geschichte, die ich hier heute erzähle. Bestätigen die Regel, warum muss es denn so sein, dass es solche dummen Menschen gibt? Du bist ein mieses Schwein. Warum sollen wir was dagegen haben? Gegen kranke, hilflose Leute, die schlechter leben als wir alle. Das erkennt niemand heute. Gefesselt an den Rollstuhl, gefesselt an deiner Seele, gefesselt an deiner Geschichte, die ich dir heute erzähle. Gefesselt an den Rollstuhl, gefesselt an deiner Seele, gefesselt an deiner Geschichte, die ich dir heute erzähle. Monster, was anderes seht ihr nicht? Behinderten kleinen Mädchen ritzen wir Hakenkreuz ins Gesicht. Warum sollen wir was dagegen haben? Gegen kranke, hilflose Leute, die schlechter leben als wir alle. Das erkennt niemand heute. Gefesselt an den Rollstuhl, gefesselt an deiner Seele, gefesselt an deiner Geschichte, die ich dir heute erzähle. Gefesselt an deinen Rollstuhl, gefesselt an deiner Seele, gefesselt an deiner Geschichte, die ich dir heute erzähle.